In dem Text kommt auch eine Familie vor, in der mehrere Generationen von Hartz IV leben. Die Mitarbeiter im Jobcenter nennen sie deshalb den Arbeitslosenadel. Eine Formulierung, die die Reporter gerne übernahmen. Der Adel ist schon in zweiter Generation arbeitslos. Womöglich auch in dritter. Genau wissen das weder sie noch er zu sagen. Auch nicht, was die Kinder machen. Eine Tochter lernt was mit Regale einräumen. Die anderen bekommen Babys. Haben ja auch nichts zu tun, sagt er. 50% Behinderungsgrad. Sie? 60%. Laut Jobcenter-Gutachten lediglich teilschichtig leistungsfähig. Er sagt über sich, wenn einer Hektik macht, werde ich nervös. Sie antwortet auf die Frage, ob es in ihrem Leben je einen Berufswunsch gegeben habe. Vielleicht was dekorieren? Er gilt im Jobcenter als renitent, sie als bemüht. Momentan feudelt sie täglich eine Stunde den Flur eines öffentlichen Gebäudes durch, danach ist sie erledigt. Seit Jahrzehnten balanciert der Adel auf dem schmalen Grat zwischen Krankheit und Faulheit. Weniger mit Vorsatz, eher als Wesensmerkmal. Vererbte Arbeitslosigkeit. Das Jobcenter hat den Adel mindestens so oft an die Schuldnerberatung vermittelt wie in Gelegenheitsjobs. Ist die sanfte Tour bei den härtesten Fällen vielleicht doch genau die falsche?